Hallo, hier spricht Jean-Claude Van Damme und ihr hört Deep Red Radio. Ein letztes Mal begrüßt euch das Deep Red Radio Team in der Schocktoberwoche und zum letzten Teil unserer sowie eurer Top 15 des Horrorfilms der 70er Jahre. Am Tisch sitzen nach wie vor Lunen, Benedikt, David, Udo und meine Wenigkeit. Und wir besprechen zu später Stunde die, naja, Top 5, in der sich eigentlich die großen Titel rumtummeln, die jeder auf dem Schirm hat. Deshalb will ich nicht lang schnacken und einfach die Nummer 5 in die Runde werfen, nämlich Carpenters Halloween, die Nacht des Grauens, der wiederum ja den Slasher populär machte und ein Subgenre ja eigentlich mitbekommen. Ja, und die Geburt der Scream Queen. Ne? Genau. Aber sagen wir mal so, wenn wir bei Halloween sind, fange ich jetzt einfach mal an, weil ich einfach sagen muss, hätte ich einen Lieblingshorrorfilm, wäre es Halloween. Also ich muss sagen, ich habe den Film locker an die 30 Mal gesehen, also ging mit 14 Jahren los und zu seiner Zeit natürlich immer wieder und jetzt gucke ich ihn auch eigentlich jedes Jahr wohl zu Halloween. Und ich muss immer noch sagen, also ich habe den, wie schon gesagt, 30, 40 Mal, ich kann es nicht genau sagen, gesehen und finde ihn immer noch unglaublich atmosphärisch. Also ich weiß, wie ich damals wirklich richtig Schiss hatte nach dem Film. Also ich konnte absolut nicht schlafen. Michael Myers, das personifizierte Böse, das immer nur langsam durch die Gegend schleicht und trotzdem jeden Krieg, den er eigentlich haben möchte. Und Carpenters minimalistische Score, also eigentlich war ja alles irgendwo minimalistisch an dem Film gemacht und trotzdem hat es unglaublich gewirkt und gerade durch diesen Minimalismus wahrscheinlich auch seine Wirkung nicht verfehlt und deswegen bleibt es für mich, also wie gesagt, klar, es ist eine Sache aus der Kindheit, würde man jetzt mit 30, 35 das erste Mal sehen, wäre wahrscheinlich der Effekt nicht so groß, aber für mich muss ich einfach sagen, ich wüsste nicht, was drüber geht, wenn ich jetzt direkt einen Vergleich bringe. Was ich gar nicht so minimalistisch finde, was ich auch mit das Beste an dem Film finde, ist gleich die Einleitung. Das heißt, diese wunderbare Kamerafahrt um das Haus, in das Haus, durch die Augen von dem kleinen Mike Myers. Und zwar, das ist für mich echt krass gewesen. Das ist wirklich eine Szene, die in einem Take gedreht wurde. Die ist für mich immer noch das, woran ich mich eigentlich, wenn ich an den Film denke, ich habe ihn lange nicht gesehen, erinnere ich mich an nicht viel, muss ich ehrlich sagen. Aber an diese Szene erinnere ich mich. Das ist auch der erste Film, wo bewusst eine Ego-Perspektive eingenommen wurde. Ja, das halt, da hat noch Carpenter noch die großen Gedanken gehabt oder noch die großen Ideen, auf den Score nochmal zurückzukommen. Es ist ja nicht bloß Carpenters Arbeit, sondern auch Alan Howards Werk, der immer ein bisschen untergeht als sein Stammtechniker im Soundbereich. Ja, wie gesagt, der Halloween ist ein guter Streifen, ein guter Halloween-Streifen, passt einfach. Und ist letztendlich der absolute Gegenentwurf zu den ganzen heile Welt Vorstadt-Filmen, die Spielberg, Dante dann später eigentlich schon fast aufs Korn nimmt. Oder einfach komplett aufbrechen, sagt so, die heile Welt gibt's nicht, oder quasi dieses quasi Idyll, wo man sich quasi verstecken kann vor der bösen Welt. Nee, das holt einen quasi wieder ein. Wie bei jedem. Ich denke, ihr habt den alle auf dem Schirm und man muss ihn einfach wir reden hier wirklich, gesehen. Man muss dazu sagen, wir würden, weil du ja mal angekündigt hast, wir könnten hier was verreißen, aber wir reden natürlich hier wirklich über nicht ohne Grund Filme, die ja hier ganz oben sind. Da müsste man eine ganz andere Liste aufmachen. Also mit Verreißen ist es immer ein bisschen schwierig. Sicherlich mag man den einen Film mal lieber und den anderen mal weniger, gern persönlich. Und was David eben gesagt hat, ist sicherlich eine Nähe, die ich nicht zu Halloween habe. Aber deshalb zu sagen, an dem Film ist irgendwie wirklich was auszusetzen, wenn ich den unter diesem Aspekt betrachte. Also ich bin damals auch mit Carpenter groß geworden, aber Halloween, da war tatsächlich noch kurz vor meiner Zeit. Deshalb habe ich erst die Filme danach gesehen. Die haben bei mir komischerweise dadurch wie Fog, Nebel des Grauens hat bei mir eine größere Wirkung hinterlassen als Halloween, weil ich den damals persönlich als junger, gerade Erwachsener im Kino gesehen habe. Das ist zum Beispiel eine Wirkung, die bei mir nie verloren gegangen ist. Halloween habe ich erst später dann im Fernsehen gesehen. Oder? Und im Umkehrschluss zu Tobi kann ich zum Beispiel jetzt sagen, dass der Film, der jetzt kommt, nämlich Der Exorzist, den finde ich wiederum besser als das Omen, auch wenn beide Filme sich auf hohem Niveau. Da gebe ich dir allerdings auch recht. Ja, das ist, und wenn wir jetzt irgendwie einen Vergleich machen, das ist so wie Äpfel und Birnen. Ich meine, der eine hat eine völlig andere Thematik als der andere, aber Ja, gebe ich dir schon recht. Weil diese Filme, ich kann mich noch gut daran erinnern, wenn ich den geguckt habe, den Exorzisten, ich hatte immer eine wahnsinnige Anspannung, die ganze Zeit. Also ich habe mich danach, wenn der Film vorbei war, hatte ich... Du bist ja auch Katholik, im Gegensatz zu uns anderen. Das will ich noch dazu sagen. Also ich muss ehrlich sagen, dass ich tatsächlich Katholik bin und ich sehe den Film vielleicht auch jetzt noch mit ganz anderen Gesichtspunkten. Denn es gibt diese eine Szene, die ich schon immer stark fand und sehr prägnant, wo sich dann zum Beispiel die Linda Blair auf dem Bett dann mit dem Kruzifix selbst befriedigt. Und so auf eine sehr extreme Art und Weise und mit dem Spruch, lass dich von Jesus ficken, so ungefähr. Und das fand ich natürlich wahnsinnig, das hat mich wahnsinnig beeindruckt, weil ich sagte, das kann man doch nicht sagen, das ist ja unfassbar. Das war ja für mich, wo ich sage, boah, und ich denke, genauso ging es damals den Leuten genauso im Kino. Und diese ganze Szenerie, dieses Antichristliche, was dort wirklich rauskommt. Das war ja noch ein viel größerer Tabubruch. Eben, genau. Katholisch bin ich auch, aber, ja. Aber ich will damit sagen, das war in den 70er Jahren, was meinst du, was das für ein Tabubruch? Da waren ja alle katholisch. Naja, das nicht, aber das Religiöse war sozusagen noch deutlich. Genau, und das war noch, da wurde man vielleicht sogar noch bestraft per Gesetz in manchen Landstrichen, ja, wenn man da irgendwie Blasphemie betrieben hat. Und das ist das, was auch für mich den Film so krass gemacht hat, aber darüber hinaus natürlich diese wahnsinnige Spannung, die permanent für mich herrscht. Auch wenn der Film sehr langsam ist, sehr ruhig ist eigentlich und ich mir schon oft anhören müsste von Leuten, die jetzt den Film erst jetzt gesehen haben, nicht als Kind oder als Jugendlicher und sagen, Mann, ist der öde, ist er langweilig. Sag ich, wie kann das sein? Das ist ein unfassbar spannender Film. Ja, gebe ich dir auch absolut recht. Also ich habe drei Filme auf der Liste, die mich seinerzeit, als ich die das erste Mal gesehen habe, unheimlich beängstigt haben. Einmal Halloween, dann ist es das Blair Witch Projekt, stehe ich dazu, und Der Exorzist. Also, da kann ich unter die Top 50 kommen. Der ist ja nicht aus den 70ern. Ist ja, nicht, genau. Ja gut, man darf halt aber eben auch nicht von der Qualität her schon, aber eben auch nicht vergessen, wenn wir halt sagen, was der Film begeistert dich nicht, man darf halt nie vergessen, die Sehgewohnheiten haben sich radikal geändert. Also was heute in 14-Jährigen anstößt, das wäre zu damaliger Zeit, wenn wir das gesehen hätten, was heutzutage ab 18 auf den Markt kommt. Wir wären tot umgefallen. Ja, im wahrsten Sinne, das wäre wirklich Teufelswerk gewesen. So, da hättest du wirklich mal einen jungen und einen alten Priester kommen lassen dürfen. Seinerzeit, als von der Exorzist der Director's Cut ins Kino kam, das ist für mich immer noch die Version, die man gucken muss. Das ist ganz wichtig. Ja, da muss ich auch immer noch sagen, ist für mich immer noch das schlimmste Kinoerlebnis, was ich hatte. Nicht wegen dem Film, sondern einfach, weil das komplette Kinopublikum einfach nur aus Stöpseln, sag ich mal, 16-, 17-Jährigen bestand, die einfach nur rumgebrüllt haben, die, also schon bei einem anderen Film wäre es Mist gewesen, aber bei diesem Film war es einfach so schrecklich. Also mein Kumpel und ich haben da gesessen und gedacht, um Gottes Willen, wir heutzutage halt wirklich ein Exorzist, ein Halloween, ein Dawn of the Dead würde einfach nicht mehr funktionieren, aus einfachen Grund, weil die Seherlebnisse einfach anders sind. Ja. Heutzutage musst du eben mit sowas kommen wie ein Evil Dead Remake ohne Mist, der einfach völlig überdrehter Blutrausch ist und völlig überspitzte Gewalt dort zeigt, weil anders kannst du die Leute nicht mehr erreichen. Das ist, du kannst nicht mehr mit Atmosphäre kommen, das ist was für alte Leute. Jetzt ohne Scheiß ist einfach so. Aber eher jetzt euren alten Evil Dead Streit wieder aufleben lässt. Kommen wir lieber auf einen Film, der ist auch geremaked worden für aktuelle Sehgewohnheiten, nämlich Dawn of the Dead Platz 3. Vielleicht sogar eins der besten Remakes in dem Bereich. Auf jeden Fall der besseren. Ja. Ja. Aber wir reden ja von dem Originalstück von George Romero. Und da haben wir eigentlich Argento zum dritten Mal, ne? In der großen Liste so fast so als Co-Mensch. Ja. Also wobei ich mich falsch versprochen habe. Irgendwie Montero gesagt habe statt Romero, aber egal. Ich wette, es hat niemand mitbekommen. Monsanto. Er ging irgendwie 3-4 Stunden in seinem Urcut. Und das hat natürlich nicht so gut hingehauen. Das Spannende war halt, dass Argento gleich gemeint hat, mit dem Mann will ich mal was machen, als er wahrscheinlich vorher Night of the Living Dead gesehen hatte. Und dann hat er irgendwie den Romero zu sich nach Rom zitiert, hat den 3 Wochen lang das Drehbuch schreiben lassen, hat gesagt, jo, das ist es. Ich produziere die Europa-Fassung. Hat sie dann auch ein bisschen anders gestaltet, ne? Hat Goblin wieder für einen Soundtrack genommen, wohingegen ja Romero für sein Original eher klassischen Score hatte. Ich bin jetzt da gar nicht so firm. Was ist denn für die Puristen der bessere Cut? Schwierig zu sagen. Also ich insgesamt würde aber trotzdem Romero Cut einfach bevorzugen. Also es war nicht ganz so, also er ist ja glaube ich ein bisschen, ich habe jetzt, muss ich ehrlich sagen, nicht beide Cuts komplett auf dem Schirm, weil ich halt doppelt den Romero Cut eben auch gucke. Und der ist natürlich etwas runtergeschraubt, aber ich finde vor allen Dingen bei dem Romero-Cut auch den Soundtrack. Also Goblin, so toll Goblin Soundtrack auch ist, aber beim Dawn of the Dead gefällt mir einfach der Originalscore auch besser und deswegen bevorzuge ich den eigentlich. Ich würde wahrscheinlich auch den Romero-Cut bevorzugen, weil der einfach ein bisschen schneller ist, ein bisschen straffer ist, aber mit dem Goblin Soundtrack, ehrlich, da gehört einfach in das. Da ist halt wieder dieses Fabio Frizzi-Zombie-Ding halt wieder mit drin. Ich brauche so einen Synth-Score dazu. Das passt einfach. Das passt. Ja, genau. Und ich weiß gar nicht, welche Fassung ich gesehen habe. Ich hatte nämlich nur eine CD-ROM. So. Jo. Gut. Also bei Blutgericht in Texas gab es einen Score, der war Marke Schlachthaus, so ungefähr. Den hat der Toby Hooper da auch aufgenommen. Passt wahrscheinlich zusammengefasst ganz gut auf die Atmosphäre des Films, der wahrscheinlich von allen hier in der Liste, selbst mit den harmloseren verglichen, wenn wir mal Rocky Horror Picture Show rausnehmen. Wir reden jetzt natürlich mittlerweile schon vom zweiten Platz. Also wir sind jetzt ja, schon auf dem Treppchen. Wir gehen momentan fließend über. Der am wenigsten grafischste ist und trotzdem wahrscheinlich die größte. Den der größten Effekt damals ausgelöst hat. Mystik bis heute wahrscheinlich. Texas Chainsaw Massacre, lass mal das jetzt mal mit dem Blutgericht in Texas. Es war halt einfach Blutgericht. Einfach die Sache, einen Film zu haben, wo einer rumrennt und mit einer Kettensäge auf Leute losgeht, das war halt für seine Zeit damals. Das ist halt das Lustige, weil es gibt bestimmt noch einen Haufen Leute, die haben den Film nicht mal ansatzweise gesehen. Die ganzen Referenzen, diese ganzen popkulturellen Sachen, nämlich ein Kettensägen-Typ, der rumrennt. Also Simpsons ist ja da ganz groß. Oder halt in irgendwelchen anderen Spielfilmen, wo halt irgendwie ein Typ mit Kettensäge und Hockeymaske irgendwie rum, also eine Mischung aus Jason und Leatherface. Das ist putzig. Selber den Film nie gesehen, aber nur halt die Pop-Referenzen halt konsumieren. Die Idee kam Hooper angeblich, als er in der langen Baumarktschlange stand und die Kettensägen neben sich hängen sah und dachte, und vielleicht komme ich so schneller zum Ziel. Genau. Weiß nicht, ob das verbirgt ist, aber okay. Naja, wir reden ja hier über wirklich ein frühes Original, was wir reden ja über Purismus, das ist ja wirklich ein sehr puristischer Film. Und wir haben eben auch über Sehgewohnheiten gesprochen. Es ist sicherlich eher, ich denke mir, dass eher eine Minderheit inzwischen diesen Originalfilm kennt. Also, dass viele, viele Referenzwerke, Nachfolgewerke, dass die alle viel, viel bekannter sind als hier das Original. Das Original ist, glaube ich, eher selten. Ich denke, dass auch viele, wenn man darüber redet, dann eher dann das Remake meinen von Markus Nispel wahrscheinlich, das sehr, sehr, auch sehr erfolgreich war. Obwohl wobei jetzt ich also nochmal sagen will, dass gerade um die Brutalität, die ja eigentlich in dem Film gar nicht stattfindet, doch so extrem eigentlich gedacht wird, also es ist, müssen wir natürlich sagen, dass es schon vorher viel, sehr viel brutalere Filme gab, wie Herschel Gordon Lewis, der ja immer draufgehalten hat und Blut und Eingeweide und sonst was. Also eigentlich für die Zeit, eigentlich schon, auch damals schon, eigentlich schwach, aber er hat halt diese Energie, dieses Laute, das Laut im Kino, man sitzt, es ist nur laut und man wird verfolgt und es ist nur Hektik und das ist ja das, was den Film so, was es ja ihm eben zum Terrorfilm macht. Nehmen wir einfach dieser Grundgedanke, wie gesagt, da rennt ihr einer hinterher mit einer Kettensäge will dich angreifen. Und das denke ich mal einfach für seine Zeit. Ja, aber Kettensäge hat wahrscheinlich immer noch einen ganz anderen Drive als Messer. Also schon das Drive ist das richtige Wort. Ja. Das sowieso. Deswegen, weil wir über Sound aber gesprochen haben. Aber nichtsdestotrotz finde ich halt auch jetzt, sagen wir mal, auch hier aus deutscher Sicht, das in der Hinsicht interessant, weil Blutgericht in Texas ist einfach ja auch der Film, der einfach mal aufgezeigt hat, was die deutsche Zensur ist und wie man halt auch da quasi da dagegen vorgehen kann. Also was jetzt eben Turbine-Mädchen gemacht hat, also wie ja, sehr sich gut, dahinter geklemmt hat, was es gedauert und es kostet halt ein kleines bisschen Geld, was man halt investieren muss, aber natürlich, man kriegt damit halt einen Klassiker auch raus und der wäre selbst jetzt bei einer Zensur, wäre der nicht mehr mit dem 18er-Rating irgendwie durch, weil was willst du da? Was naja, willst du 18er-Freigabe hat er gekriegt. Ja, sicher, aber was willst du da irgendwie aus wegschneiden Respekt. Oder irgendwie, ja genau. Weil sonst genau das passieren würde wie bei Mad Max und dann so, was? Der neue Mad Max ist irgendwie ab 16, muss der Mist sein, so, weißt du? Ich denke, der Film hat eine 16, sicher, das ist nur aus Respekt, weil für 16 würde den Film niemand kaufen. Da kannst du Uncut draufschreiben, wie du willst, den würde keiner kaufen. Genau. Gut, und dann können wir eigentlich auch das erstmal soweit abschließen und kommen zum allerletzten, zum Platz 1. Also nicht zum letzten, zum besten eigentlich. Ja, zum allerletzten. Ja. Und zwar Ridley Scotts Alien, das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt. Ach, ich liebe diese. Unfassbar tolle Zusatztitel, ja. Ja, genau. Mit der Hauptrolle Harrison Ford als Captain Dallas. Ach nein, er hat ja damals abgelehnt, wollte er nicht spielen. Aber gut. Ich dachte Harrison Ford wollte Ripley spielen. Nein, aber für Ripley auch gut waren angeblich am Ende 50-50, außer Sigourney Weaver, noch Meryl Streep im Rennen. Oh. Können wir uns das jetzt vorstellen, dass Meryl Streep eine ganz andere Karriere bekommen hätte, so als Action-Heldin, die dann noch in Teil 2, 3 und 4 und dann noch in ganz vielen anderen. Das ist so aus der Reihe unpassende Leute, genauso wie Clint Eastwood schon mal James Bond spielen soll. Ich sag mal so, sie hat ja parallel oder kurz davor im Deer Hunter diese, ich meine, das ist zwar immer die Rolle, die alle immer vergessen, weil ja immer alle nur an De Niro und seine und an hier und unseren guten alten Christopher Walken denkt, aber die Rolle von ihr war auch sehr, sehr gut. Die spielte eben nur in der Zuhause, die war auch wichtig sozusagen, aber die ist schon so Meryl Streep, diese Rolle. Die so Meryl Streep, die Alien ist, so eine, ist. Die ist halt so eine Mutterrolle. Ich kann mir vorstellen, wie die das Alien nimmt und streichelt, so über den Kopf soll kommen. Nein, wir driften jetzt ein bisschen ab, aber ich sag mal, Meryl Streep, wenn ich die Meryl Streep aus dir hinternehme, ist es dieselbe Meryl Streep, die wir heute noch haben, und das ist auch gut so. Und die Ripley ist die Ripley, die wir heute noch haben, und das ist auch gut. Und die auch in Teil 5 mitspielen soll. Aber kommen wir zum Eigentlichen, und zwar basiert auch dieser Film, ich habe ihn erst vor kurzem wieder gesehen, weil den kann ich tatsächlich jedes Jahr gucken. Ja, weil diese ganze Atmosphäre, allein schon dieses Design von dem Raumschiff schon allein, dieses Weiße und Triste und Helle und dann diese Küche schon, irgendwie das hat was. Das hat irgendwie was, das erzeugt in mir schon so ein Gefühl. Und ich weiß nicht, was für eins, aber ich fühle mich einfach wohl, wenn ich das sehe. Und es geht eben nicht nur um Schock und Schrecken und sonst was, und es geht einfach auch, das ist wirklich ein Film, wo ich sage, der hat dieses Gefühl, was so vergangen ist, was unter den 80er Jahren, ich meine, das war ja End 70er, 79, dann kamen die 80er, so viel hat sich eigentlich nicht verändert eben von dem Zeitpunkt. Und ich finde, es gibt noch dieses Gefühl. Ridley Scott hat etwas in den Film reingebracht. Da ist weniger das Alien ausschlaggebend, auch nicht das Personal, was da drinnen vorkommt. Das ist das Schiff an sich. Und wie der ganze Film halt aufgezogen ist, nämlich dieser ganze Suspense, den man eigentlich aus dem Krimi, aus dem Giallo, aus dem klassischen Thriller kennt, einfach in einen Sci-Fi-Horrorfilm reingepackt. Wo ist der Täter? Wir müssen ihn suchen, wir müssen ihn ausfindig machen, wir müssen ihn besiegen, sonst macht er uns kaputt. Und du weißt, dieses Raumschiff ist so konzipiert, die können die einfach irgendwie mal raus und schnell flüchten. Die müssen dort drinnen einfach überleben, weil Rettungskapseln nur im äußersten Notfall. Und das Ding kostet zigtausende Milliarden, das ganze Gerät. Das kann man nicht einfach irgendwann mal so... Millionen, ja. Also gar nicht mal so viel kommt der im zweiten Teil raus, was die Versicherungssumme ist. Dafür kann ich mir ja, so viel hat der Film ja gar nicht gekostet. Ja, also, aber das ist genau der Punkt. Ich gebe dir aber recht, aber was ich auch sehr erstaunlich an dem Film finde, ich habe ihn mir auch erst unlängst wieder angesehen, und zwar gemeinsam mit meiner 14-jährigen Tochter, weil wir zu dem Thema ja kamen. Das ist jetzt auch nicht gleich so. Nein, in Begleitung mit mir darf die den gucken, so, ne, sozusagen. Mit deiner Tochter, die vor 2 Jahren 14 war. Nein, der Film ist, man hat ja immer den Eindruck, der ist ruhig erzählt, aber er ist trotzdem von A bis Z extrem spannend. Also von Anfang bis Ende, er gar nicht mehr, dauert ja eine gewisse Zeit, bis das Alien auftaucht, und es passiert ja, man weiß ja auch, also in der ersten Hälfte ist schon klar, dass er nicht ständig von hinten jemand kommt und einen sozusagen die Rübe abbeißt, aber trotzdem ist der Film extrem straff erzählt. Also man hat ja auch immer so den, gerade weil das so in Erinnerung bleibt, und das ist nur, sind ja im Grunde nur 5, 6 Leute, die da mitspielen, und es spielt auf dem Raumschiff, und am Anfang gehen die da in ihrer langsamen Tempo da runter. Man könnte ja immer meinen, lahmarschig, aber nee, und das hat auch auf meine Tochter gewirkt. Also es ist, ich denke mir auch, um das nochmal kurz aufzugreifen, was wir vorhin gesagt haben, es ist ein sich darauf einlassen. Ich halte das nicht für eine allgemeine Sache, dass die Leute alle nur den Evil Dead Scheiß, Entschuldigung, sehen wollen, aber da sind wir uns eh einig, sondern sondern dass das Tempo eine Sache ist, auf die man sich einlassen kann. Also das geht mir ja sogar so, also ich sehe mir ja auch Filme aus den 50er, 60er Jahren an, die ja auch noch vor meiner Zeit waren, und auch die sind ja nochmal wieder anders konzipiert, und auch auf die kann man sich einlassen. Ich denke mir, das ändert sich nie. Und Alien finde ich auch in der Richtung einfach den absoluten Klassiker. Also wieder, wir hatten das jetzt schon mehrfach, wie das in der Liste auch fast logisch ist und wie es aber in den späteren Jahrzehnten, wenn die jetzt kommen, wahrscheinlich nicht mehr der Fall sein wird, irgendwo auch wieder eine Nummer 1. Also der erste, der sowas in dieser Richtung gebracht hat. Aber er baut sich auf auf unserer Nummer 2, Blutgericht in Texas, so abwegig das klingt, weil das Walter Hill und auch der Cameron hatten so gar keine Ahnung, wie sie dann die wenigen gut eingestreuenden Terror- und Schockmomente machen und haben sich da wiederum von Blutgericht inspirieren lassen. Und ja, da schließt sich ganz gut der Kreis. Und sagt uns Bescheid, wenn ihr vielleicht wollt, dass wir mal die schlechtesten Filme der 70er Jahre besprechen sollen. Die Liste ist wahrscheinlich noch ein bisschen länger, da könnt ihr noch aus viel mehr aussehen. Oder ob wir vielleicht ein Jahrzehnt weiterspringen sollen, das müssen wir jetzt ja nicht an den Schocktober knüpfen. Sowas ist immer schnell mal eingeschoben, wenn das der gefallen hat. September und nächstes Jahr. September. September. Dann machen wir das gerne weiter. Uns hat es sehr viel Spaß gemacht. Absolut. Auch wenn ich bei sowas immer das Gefühl habe, ich hätte jetzt lieber über ein paar eher so Perlen geredet, als so die großen Klassiker, weil das macht irgendwie jeder. Aber dafür sind es immer Klassiker und genau, sind und die guten, dafür ja. Ist ja dann die Brett Radio da, dass wir dann im Laufe des Jahres uns die Perlen nochmal rauspicken und dann nochmal irgendwie beleuchten. Ansonsten, ja, ich hoffe, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt und ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein und lest und hört vor allen Dingen fleißig unseren Blog, unsere Beiträge und so weiter und so fort. Und damit gebe ich ab. Tschüss. Tschüss. Tschüss.